dachte, ich müsse real sein. Doch welcher Fakt beweist mir das? Vernehme ein rhythmisches Klopfen, welches hier und da mal ausbricht. Während mein Planet mit 107.000 km/h seine Bahnen zieht, stehe ich anscheinend fest am Boden. Und innerhalb von Sekunden wechselt ein Baum sein Gewand. Und nur weil ich denke, weiß ich noch lange nicht, ob ich bin. Bin ich existent oder liegt das noch vor mir? Oder hab ich diesen Zustand schon längst? Zeit, welche Werte unserer Sicherheit vermessen zum Messen gelernt, mit uns das Leben. Bin ich existent oder liegt das noch vor mir? Oder hab ich diesen Zustand schon längst hinter mich? Solche Gedanken schleichen sich mir durchs Gehirn und ich muss sie schleunigst verwenden.